Almonici, das ganze Alien-Pack. Auf Spock, auf Mord und alle vom Mord, die gehen mir auf den Sack. Ihr alter Vollfaschist und Weltraumrassist, da geb ich richtig Gas. Denn alter Vollfaschist und Weltraumrassist, da macht das Hassen Spaß. Ihre Schädelform entspricht nicht meiner Norm und ihre grüne Haut. Viele denken wie ich, doch ich sage es laut, das was sich niemand traut. Denn als Erdballfaschist und Weltraumrassist, da geb ich richtig Gas. Ja, als Erdballfaschist und Weltraumrassist, da macht das Hassen Spaß. Schon wieder ein Kreis mit Fell voller Mais, die Untertasse war's. Immer wieder das Vieh, dann waren es sie, die Menschen von dem Mars. Doch sind sie so stark, doch nach bald der Tag, da weisen wir sie aus. Die Erde, die Menschen, der Mars, einen Menschen, wir sagen ihnen raus.